Moin Moin und hallo zu der zweiten gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriff E3 Special 2011 großen super mega Gedönses. Ich bin der Gregor. Ich bin Chris, hallo. Ja, heute ohne Codenamen anscheinend. Ja. Für Codenamen ist auch keine Zeit, weil es ja so viel Spannendes passiert gestern, dass wir gar nicht umhinkommen, dass wir uns gleich heute nochmal zusammengesetzt haben und über diese Ereignisse, die sich überschlagen haben, uns nochmal unterhalten wollen. Ja. Was war gestern das große Ereignis, Chris? Was ist das große Ding, was gestern bei dir Ey, nicht schlecht. Es war gar nicht so verkehrt. Ich habe auch die ganze Nacht wach gelegen und überlegt, wie ich das heute dann präsentieren kann. Wii U. Ich habe mir eigentlich Super Nintendo gewünscht. Das wäre eigentlich so mein Favorit, Super Nintendo. Ich habe immer noch auf das NES-Café ein bisschen gehofft, aber es war ein ja, es hätte alles origineller sein können als Wii U die ganze Zeit hier. Ja. Aber wir werden eh noch über den Namen in den kommenden Wochen und Monaten genug Zeit umlegen. Ja, genau. Als die Wii angekündigt wurde, haben wir auch gesagt, das klingt ja wie Pisse. Na, also Wii für das Englische to Wii. Und okay. Das war mir jetzt unbekannt, aber gut. Okay. Ja, na gut, da habt ihr nicht in der Form dann Witze gemacht. Aber dafür der Rest der geneigten Welt. Und Nintendo hat gestern auf ihrer Pressekonferenz eben den Wii-Nachfolger vorgestellt. Von vielen Leuten spekulativ, wie gesagt, es sollte dann die, ich weiß nicht, wo diese ganzen Gerüchte herkamen, aber es hieß dann, es wird die Konsole für die Hardcore-Gamer sein und die werden wieder zurückgehen. Jetzt gibt's das alles in HD und da sind coole Sachen, werden dort gezeigt und fortgesetzt. Im Endeffekt angekündigt, das Ding wird Wii U heißen. Ganz genau habe ich anhand der Pressekonferenz gestern nicht so verstanden, was das für ein Ding ist. Erzähl doch mal, was sie gemacht haben da, Chris. Ja, also sollen wir vielleicht die Pressekonferenz einmal kurz durchgehen? Also ja, können wir gerne machen. Ja mit dem, für mich hat es mit dem besten Intro angefangen, das man haben kann, also mit dem Zelda-Score, live gespielt von einem Orchester, fantastisch. Das war dieses 25 Jahre Jubiläumsvideo, was sie gezeigt haben, ja? Genau, fantastisch. Also ich habe wirklich Gänsehaut bekommen und ich habe auch immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, die haben vor allem, Zelda wird ja dieses Jahr 25 Jahre alt, 86 in Japan rausgekommen, das erste Zelda. Und in einer großen orchestral begleiteten Strecke gab es dann eben Footage von den alten Spielen, inklusive nochmal ein paar Minuten neues Videomaterial und Gameplay von Skyward Sword, wo ich ein bisschen spekuliert hatte, wenn die jetzt die neue Konsole ankündigen, das haben sie bei der Wii ja auch gemacht, das dann heißt, naja, es kommt nicht mehr für die Wii, das Zelda, sondern das wird unser neues Ding, aber anscheinend wird es ja noch mal mehr geben, aber ich habe mich auch dann sehr darüber gefreut, dass die dann immerhin endlich mal einen schönen orchestralen Score dann dazu gemacht haben, das machen sie ja eher selten und E3-Ankündigung Zelda ist immer cool, wer sich noch an diese, was war das, 2004, die Twilight Princess Ankündigung, wo das Publikum komplett durchgeknallt ist, als sie das angekündigt haben auf der E3, ist immer ganz cool gewesen, jetzt gab es immerhin ein bisschen Skyward Sword Footage zu sehen, auch wenn kein Miyamoto rausgegangen ist und komisch gefuchtelt hat, wie in der letzten Woche, aber ist cool gewesen. Ja, aber es gibt ja auch, wie heißt das, Four Swords kommen umsonst? Four Swords, also das Multiplayer-Game, was es auf der GameCube vorgegeben hat. Irgendwas kommt jetzt kostenlos. Also ich weiß es auf jeden Fall, dass der Nintendo 3DS-Shop jetzt online gegangen ist nach zweieinhalb Monaten, wo die Konsole draußen ist, wo man endlich mal Online-Spiele kaufen kann. Und es gibt als erstes Download-Spiel für die Virtual Game Boy Console oder wie das dann heißen wird, für $6 oder wahrscheinlich 6 Euro, 600 Punkte umgerechnet, Zelda Link's Awakening als 3D-Version zum Runterladen. Also das Game Boy Color, die Game Boy Color-Variante davon. Four Swords hatte ich jetzt noch nicht gehört, dass da was Neues kommt, aber es bietet sich, glaube ich, auch an mit dem Multiplayer. Dass es kostenlos für alle zur verfügbar ist. Ja, also es wäre sehr cool, weil vor allem das ein sehr cooles Multiplayer-Game vorher gewesen ist, das daran gescheitert ist, dass du x-fach Controller und Game Boy Advance-Geräte besitzen musstest, die du an deinen GameCube anschließt. Also jeder Spieler muss seinen eigenen Game Boy Advance haben mit Link-Kabeln, die man dann, um 4-Spieler-Modus machen zu können, an einen GameCube anschließt. Aber es ist kein Zelda-Titel. Doch, Zelda Four Swords, okay. für den Nintendo GameCube. Okay, wir reden von einem anderen Spiel jetzt. Also ein Zelda-Titel mit Multiplayer. Genau. Das gab es für den GameCube für ein paar Jährchen und das war eben die typische GameCube, ganz, ganz komplizierte Multiplayer-Geschichte, dass du nicht einfach nur 4 Controller ans Gerät anschließt, sondern durch die Natur des Spiels, wo 4 unterschiedlich farbige Links auf Multiplayer-Maps unterwegs waren und dort Gegner bekämpft und Rupien eingesammelt haben. Du hast einer hat mit dem Controller gespielt und die anderen mussten ihre Game Boy Advance-Geräte mit speziellem Linkkabel da anschließen und hatten dort auf dem Game Boy Advance noch einen speziellen Schirm, wo sie was gucken können. Passt, glaube ich, zu der Wii U-Natur dann dazu, aber es ist der typische Nintendo-Komplizierte. Es hat viel Spaß gemacht, es haben aber nur wenige Leute wegen der Hardware-Voraussetzungen ausprobieren können. Also es würde passen jetzt. Du kannst ja, oder wir kommen ja eh dann gleich zum Wii U, wenn wir nachkommen. Es hat mit Zelda angefangen, dann ja. Kam ja, glaube ich, erstmal ein wenig 3DS. Nee, erstmal kam noch Miyamoto hoch und hat im perfekten Japanisch. Ja. Mit dem Übersetzer zeitgleich geredet, was unfassbar schlimm war. Also das war richtig schlimm. Japanisch und Englisch lief zeitgleich. Richtig schlecht abgemischt. Hat nur noch einer gefehlt. Der ist in Deutsch nochmal oder in die jeweilige Landessprache. Genau, also das war wirklich schlimm. Und dann haben sie ein paar 3DS-Titel gezeigt. Mhm. Und also für mich der Favorit halt klar Mario Kart. Also, ich meine, ja. Mario Kart ist immer mein Favorit. Egal, welche Konsole. Ja, für mich verschwimmen diese ganzen, sagen wir, Franchise-Titel mittlerweile ein bisschen sehr so. Mario Kart, was du da gesehen hast, ich sehe eigentlich keinerlei Unterschied rein vom inhaltlichen und visuellen zu dem Mario Kart, was ich auf der Wii vor Jahren gesehen habe. Auf dem DS oder eben auch die anderen Sachen mit Smash Bros. Und alles, was noch dann dazu kommt. Ich habe zu Tim vorhin gesagt, für wahrscheinlich einer der wenigen hier, aber mein persönliches Highlight war dort und wird es wahrscheinlich auch von der E3 sein, dass Luigi's Mansion 2 angekündigt wurde auf der für den 3DS direkt dort und auch mit einem umfangreichen Video gezeigt wurde. Weiß nicht, hat jemand von euch Luigi's Mansion damals gespielt? Ja, klar. Oh. Also Luigi's Mansion ist für mich einer meiner All-Time-Favorite Nintendo-Titel. Mhm. Ich fand es einfach mega, mega niedlich, diese Geister zu jagen und mit dem Licht und sowas. Das sah gut aus. Das hat Spaß gemacht. Also es ist ja so ein ultra charmantes Game, was ich glaube ich auch der Figur von Luigi mal genug Charakter und Wesen gegeben hat, selbst als wenn er der Angsthase gewesen ist. Also jeder von uns hat dann die fucking Melodie mitgepfiffen, wenn er dann durch die rumgegangen ist. Ich hatte damals sogar für meine Schwester das einprogrammiert ins Handy, wo man dann selber mit Klingeltöne machen konnte mit Dut-Dut-Dut. Luigi ist eh besser als Mario, finde ich. Er ist schon viel toller. Vor allem, weil er kriegt ja auch in den Spielen, wo die ein bisschen textlastiger sind, diese ganzen Gameboy und Nintendo-Rollenspiele auf der Wii und dem Gamecube, kriegt er da immer konsequent eins auf die Mütze. Also the unsung hero, der unbesungene Held, der immer im Schatten seines Bruders steht. Und der nie die Prinzessin abkriegt vor allem. Genau. Sehr cool. Einer der wenigen Teile, die bei Super Paper Mario ganz cool gewesen sind. Parallel zu Mario's Adventure ist Luigi auf seinem eigenen Abenteuer und rettet dort eine eigene Prinzessin und ein eigenes Königreich. Und du hörst davon nur in Erzählung. Okay. Also man sieht schon, er ist der geilere Typ, nur wird er eher selten in den Fokus gepackt. Und ich hoffe jetzt mit Luigi's Mansion 2, ich habe immer ein bisschen darauf gehofft, dass dafür eine Wii-Fassung kommt, weil es hätte sich ja angeboten, mit der Wiimote dort Staubsaugergedöns zu machen. Aber ein 3DS-Ding nehme ich auch gerne mit, vor allem, weil es für den 3DS eh relativ wenig Software momentan gibt und auch so angekündigt sind nicht so ultra viele Highlights, die für mich jetzt Highlights sind, dass ich mich über jedes Spiel dann freue. Luigi's Mansion ist so ein guter Moment für mich gewesen, am Anfang mich darauf zu freuen. Aber du hast gesagt, Chris, Mario Kart und noch ein paar andere Sachen wurden, glaube ich, für den 3DS. Star Fox. Star Fox wurde nochmal gezeigt. Ich meine, das muss ja immer mit dabei sein, oder nicht? Kid Icarus wurde gezeigt und der Kid Icarus-Macher will jetzt ein neues Smash Bros. Rausbringen, was zeitgleich für Wii U und für 3DS rauskommt. Wahrscheinlich sogar halt mit Multi-Support-Plattformen. Ja, ganz genau deutlich ist eben nicht geworden, wie, wo, was alles mit verbunden sein wird mit Wii U. Anscheinend wird es eben so sein, dass du alles mögliche an Nintendo-Peripherie und Geräten und sowas miteinander vernetzen werden kannst. Sinn ergibt es natürlich vollkommen, weil Smash Bros. Eh ein Multiplayer super-duper beliebtes Game ist bei vielen Leuten. Bei uns in der Reaktion eher weniger. Ja, wäre ich lieber richtige Kampfspiele. Genau. Und welche, die auch eine gute Steuerung haben. Oh, wir werden wieder so viel Hass Mails dann haben. Aber nein, für das sehr subjektiv das Ganze. Wer hätte das gedacht? Leute setzen sich hin und reden über ihre eigene Meinung und Eindrücke von Spielen. Aber achte Chris bitte drauf, verletze bitte nicht die Gefühle von anderen Leuten. Ja, es ist, okay, ich versuch's. ich kann nicht so sprechen. Ey, Smash Bros. Was, GameCube oder N64? Einen von beiden habe ich halt bis zum Erbrechen gespielt. Also sagen die GameCube-Version gilt allgemein als die beste von allen. Dann war es GameCube. Es ist auch die, wo die Leute richtig hardcore drin werden können, die tausende von Stunden spielen und hunderttausende von Matches abgehalten haben. Ich glaube, also selbst so wie extrem abgefahren dann das mit Smash Bros. Für die Wii geworden ist, das glaube ich immer noch das meistverkaufte Game auf der Wii ist. Also abgesehen von diesen ganzen Bundle-Geschichten wie Wii Sports, ist es ein ganz, ganz kluger Schritt, jetzt schon mal eins pro forma anzukündigen, auch wenn es, ich glaube, Iwata hat noch speziell gesagt, wir haben die Idee, das jetzt zu machen. Es ist noch nicht so die Ankündigung, dass ihr wisst, es kommt im nächsten Jahr, aber wir machen es auf jeden Fall. Ja. Und Sakurai, der Entwickler von Smash Bros. Und Kid Icarus, ist eben mit Kid Icarus noch weiter beschäftigt. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Es ist ja jetzt auch schon wirklich seit über einem Jahr fest, also bekannt, dass es kommt. Und sieht auch als für einen 3DS-Titel als einer der spektakulären aus. Also da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann werden wird. Ja, das Resident Evil sah, finde ich, auch gar nicht schlecht aus, was man da so jedenfalls gesehen hat. Dann Tekken kommt ja auch. Tekken für den 3DS. Und Metal Gear. Genau, Metal Gear konnte ich und schon. Tetris. Ja, ich liebe Tetris. Ja, ne? Ich weiß auch. Nicht, ob ich es auf dem 3DS unbedingt nochmal haben muss oder nicht. Die beste Tetris-Version ist übrigens, also die beste, die ich jetzt in letzter Zeit gespielt habe, ist für Wii. Mhm. Ist Tetris Party, heißt es, glaube ich. Ja, oder Tetris Party Live. Ist die THQ-Version. Ich weiß nicht, was ist. Ja, also ich habe $10 oder sowas. Okay, ja, es gab ja noch dieses eine andere Tetris, was Nintendo dann noch wieder. Aber ich habe auch den Überblick nicht mehr. Ich spiele es auf dem DS noch. Also ich habe eine ganze Zeit lang zum Einpennen einfach mal kurz angemacht und 200 Linien dann weggeballert. Ich habe Lumines gemacht, immer mal 2 Stündchen Lumines, danach war ich so entspannt, dass ich einfach weggepennt bin. Genau, das ist immer sehr, sehr hilfreich, dass man da nochmal sich dann da abreagiert. Du hast schon gesagt, Tim, hier Resident Evil, haben sie nochmal ein bisschen mehr davon gezeigt. Parallel ist ja, in Japan ist gerade das Mercenaries-Ding dort rausgekommen. Ich weiß, der Mark hat sich aus Japan bestellt und hat es gerade sogar zu Hause bekommen und spielt das Mercenaries-Multiplayer-Ding. Aber das Singleplayer Resident Evil mit wirklich Grafik, die nah rankommt an Resident Evil 5. Selbst von den paar Sekunden, die man dort gesehen hat, ich glaube, das wird schon ganz cool werden. Da kann man auf jeden Fall gespannt drauf sein, denke ich. Genau, und Metal Gear Solid 3DS eben noch kurz mal gezeigt. Ich habe eine längere Demo bei der letzten Gamescom mal ausprobieren können, also Self-Running-Demo, dass es dann in nicht, dass du selber spielst, sondern dass es abläuft und du die Grafik bewegen kannst. Es wird eben, es ist Metal Gear Solid 3, gibt es dann entweder in 3D oder in HD später auf PS3 und Xbox, also kann man sich dann auch entscheiden, wo man die Geschichte dann nochmal nachholen will. Hatten wir sonst was für anderweitige aktuelle Ankündigungen? Weil ich glaube, eigentliche Wii-Titel gab es irgendwie nicht, oder? Nö. Naja, es gab noch Virtual Console für 3DS. Für 3DS. Für 3DS. Dass du halt die ganzen mit Excite Bike. Genau, Excite Bike wird es, also das NES-Spiel mit leichten 3D-Enhancements, dass du dann eben dann leichte Ebenen dort hast, wird es umsonst geben für eine Zeit. Für eine kurze Zeit gibt es umsonst, genau, zum Reingucken. Zum Reingucken. Schnuppern. Ja, aber Excite Bike ist ein cooles Spiel damals gewesen. Für umsonst ist es ganz cool. Und wie ich dann vorhin gesagt habe, es sollte jetzt zumindest in den USA, ich werde nachher mal den 3DS mal aufladen und checken, ob der deutsche Store auch dann fertig ist. Dann werde ich mir wahrscheinlich Link's Awakening auch dann nochmal runterladen. Ja. Selbst für 6 €, aber whatever, was soll's. Das kann man dann auch mal ausgeben. Eigentlich Wii-Titel sonst, es wurde ein bisschen von Skyward Sword gezeigt an der Anfangsmontage. Ich habe vermisst irgendwie etwas wie Pikmin 3, was ja schon seit zwei Jährchen angekündigt ist quasi, aber von dem wir immer noch nichts wirklich gesehen haben. Aber eigentlich Wii-Software gab es da ja wirklich kaum zu sehen, weil der Fokus lag dann eben auf dem Wii U, der Wii U. Oh, es ist merkwürdig zu sagen. Es ist doch wie bei Wii damals, dass alle gesagt haben, der, die, das, Wii U. Und irgendwann kam Nintendo und hat gesagt, nee, es heißt nur Wii U. Genau. Und man versucht das so in Texte zu schreiben. Mit Wii U lässt sich das machen. Und dann klang es halt immer doof. Genau, so. Und du suchst dir dann einfach das da aus, wie es für dich am ehesten oder am besten klingt. Sonst habe ich immer das Gefühl, du bist so eine Company-Hure und du hältst dich genau sklavisch an das, was die Firmen dann haben wollen. Dann on PlayStation, die jetzt nicht. Die Wii U? Das Wii U? Was ich würde einfach die sagen. Also ich habe auch immer die Wii. Warum soll es dann nicht die Wii U sein? Ja. Also die Wii U-Konsole. Erklärt mir mal beide bitte, ich habe jetzt die Konferenz tatsächlich zweimal gesehen. Einmal während der Arbeit sie gelaufen ist und nachher habe ich sie mir nochmal nachgeguckt, weil ich habe sie nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, was die genau dort vorgestellt haben. Was ist die Wii U genau? Ist es dieses komische Tablet, was man in der Hand hält oder was ist das? Also die Wii U, das ist glaube ich auch das Problem, das generell Nintendo gestern hatte bei der und während und nach der Präsentation, dass sie die Konsole nie richtig gezeigt haben. Also sie stand halt da, sie stand da rum. Also sie haben halt nur von diesem Controller geredet. Mhm. Sie haben immer gesagt, Controller. Generell finde ich den Namen Wii U ein bisschen unpassend, weil es einfach, wenn es eine neue Konsole ist, dann braucht sie eigentlich auch einen neuen Namen, um da irgendwie so einen Schnitt zu schaffen. Und ich habe auch nicht die Erklärung verstanden. Also ihr Reggie und Iwata haben ja, glaube ich, vorher gesagt, also Wii bedeutet wir spielen gemeinsam, aber jetzt bist auch du wichtig. Also Wii U, das hört sich irgendwie alles so schlecht zusammengereimt ein bisschen an. Ja, es ist halt so, okay, Wii kennt jeder, den Namen nehmen, machen wir irgendwie weißt? Also fand ich nicht so geil, aber es gibt eine Konsole und es gibt einen Controller. Und die Controller wird man wahrscheinlich der teuerste Controller der Welt. So. Wahrscheinlich wird es so sein. Ja, ich habe irgendwie gedacht, also dadurch, dass sie die Konsole nicht gezeigt haben, ist es jetzt im Endeffekt zwar eine neue Hardware, aber ist die so, dass du dann, was weiß ich, die alte Wii als Interface benutzt, damit es an den Fernseher kommt? Die haben ja den das mit so einem schlecht gespielten Sketch, wo man die Leute nicht gesehen hat, am Anfang gezeigt, da spielt der eine New Super Mario Brothers auf dem Fernseher und da kommt jemand rein, hey, ich möchte jetzt aber Baseball gucken. Ne? Und dann schaltet er um. Und ja, das ist Baseball. Der Moment, wo ich der Person auf die Fresse hau, die mir sagt, hey, ich möchte jetzt was anderes gucken, während du zockst. Es ist kein Scheiß. Genau, also Wii U ist die Konsole für Pussys einfach, die nicht ja. für Pantoffelhelden. Ja, Schatz, guck ruhig deine Soap, ich spiele jetzt erstmal auf den Controller. Guck ruhig, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Darksiders 2 möchte ich jetzt gar nicht auf einem großen, genau. großen Fernseher spielen. Also so 6 Inches, wenn die dir reichen, dann reicht's mir auch. Der Punkt genau. ist ja irgendwo, dass sie da dieses große Line-Up, ich meine, das ist ähnlich, wie wir es gestern bei der PSP Vita beschrieben haben, da ist ja alles drin, was geht, von mehrfach hingewiesenem Rumble-Effekt bis hin zu Gyroskopie, also Neigungssensor und was weiß ich was. Und dann haben sie das da demonstriert und zum Beispiel bei dem Golfabschlag legt man das Ding auf den Boden und da wartet man doch dann quasi schon auf die ersten YouTube-Videos, wo irgendjemand drauftritt und irgendwie so ein Slapstick-Salto dreht oder so. Also, oder wer will denn Ninja-Sterne, während er so ein riesen Tablet auf der Hand hat, da so runterfetzen? Also das sind zwar alles nette Gimmicks, so. Gut, es hat bisher den Eindruck gehabt, wahrscheinlich wird wenn wir in 5 Monaten nochmal zusammensitzen und dann sagen, Nintendo, ihr habt recht gehabt, wir haben das alles falsch interpretiert, so wie es dann immer gewesen ist, aber es wirkte so, wir müssen uns unbedingt jetzt was überlegen und wir müssen was Neues machen und schauen mal, was wir uns am ehesten anstellen können. Ähnlich wie wir es gestern bei Kinect ein bisschen ausgeführt haben, dass Kinect momentan immer noch nicht das Potenzial ausschöpft, was man wirklich mit diesem Gerät machen könnte und so weiter. Und Nintendo gibt jetzt ein paar Ideen hinten dran. Du hast eben ja quasi wirklich ein Tablet mit Steuerkreuzen und Knöpfen hinten dran, mit Rumble, mit wo sie nochmal ganz genau ausgeführt haben, was für ganz tolles Zeug in diesem Riesencontroller drin ist und auch wirklich der größte Controller aller Zeiten. Eben mit, dass du dann den riesigen Touchscreen hast, wo du dann drauf machst. Das ist übrigens kein Multitouch-Touchscreen. Also du kannst wirklich nur mit dem Stylus normal dann drauf haben. Das ist also kein richtiges so iPad-Tablet oder sowas, dass du da drauf malen kannst und hast dann die Optionen, das als erweiterten Controller zu benutzen mit Ninja-Sternen, die du dann werfen kannst oder diese komische Golfball-Ansicht, die du gerade ausgeführt hast. Es wird bestimmt jede Menge interessante Sachen geben, was die Hersteller draus machen und letzten Endes, wenn ich dann an Kinect zurückdenke, bin ich dann nicht sehr positiv da gestimmt, was sie da machen. Müssen wir mal abwarten und gucken. Also die Grundidee finde ich schon recht smart. Mhm. So, das, also ich meine, ich bin wahrscheinlich jetzt erstmal für dieses Feature zum Beispiel, das Ding mitzunehmen. Also es wäre mir zu sperrig, beispielsweise das Spiel zu beenden auf dem Fernseher, das Ding mitzunehmen zur Arbeit und im Bus dann weiterzuspielen. Dafür sind wir, glaube ich, zu sperrig. Ich weiß nicht, ist das auch die Intention, dass du es aus dem Haus dann mitnimmst? Nee, oder ich glaube, man kann einfach nur die Bildquelle quasi wechseln. Also ist die Bildquelle wechseln, das heißt, du bist aber, wenn es über Funk oder irgendetwas funktioniert, noch angewiesen, dass das Gerät selber... Ja, streamt, ja, stimmt. Ja, genau. Dass es da draußen steht, also das Spiel wird dann nicht... Oder wie gesagt, deshalb, Nintendo war nicht klar genug bei solchen Geschichten, deshalb bin ich verwirrt gewesen gestern. Wie du auch gesagt hast, dass die Konsole da nicht gezeigt wird. Ich dachte anfangs, es ist wirklich nur ein Peripherien-Controller, würde ich sagen, eben, dass es an die Wii angeschlossen wird. Man sah in den ganzen Videos ein kleines Wii-ähnliches Gerät unter dem Fernseher stehen. Es gibt mittlerweile einen Presseshot, der, ich glaube, auch auf dem Blog dann verlinkt ist. Gibt es bei uns im Blog, genau. Genau. Es sieht aus, das eigentliche Gerät, die Wii U, sieht aus wie die Wii selbst, nur mit abgerundeten Kanten, was auch eigentlich ganz logisch ist, weil wenn die Wii, die jetzt kindersicher gemacht wurde, dass die mit den Augen nicht irgendwie in die scharfen Kanten da reingehen. Aber ansonsten machst du... ansonsten würde ich mir keinen anderen Grund davor stellen, warum es so aussieht. Aber es gibt visuell, äußerlich keinen Unterschied. Innerlich, habt ihr euch die Specs mal ein bisschen angeguckt? Nicht wirklich. Die wurden ja gestern während der Präsentation, haben sie ja gar nichts über die Specs verraten. Das war super krass. Sie haben ja auch nicht gesagt, dass es, was jetzt rauskam, dass also die Spiele, die danach gezeigt wurden, die HD-Spiele, also Darksiders 2, was wurde noch gezeigt? Ninja Gaiden 3. Ja, da gehen wir gleich drüber, über die 3D-Spiele. Aber stimmt, die waren alle keine Wii-HD-Footage, sondern oder genau, Wii U-Footage. Genau, das waren Xbox 360 und PS3-Footage, was da gezeigt wurde. Ja. Und, trotzdem haben alle geweint, das sieht ja schlechter aus als Xbox und PS3. Ja, das war schon lustig, aber die Specs, also die Disc fast 25 Gig, oder? Genau. Irgendwie so, hast du die gerade da, Ich habe hier was offen, also es ist wohl so, dass sowohl die CPU als auch GPU irgendwie wieder, wie man es zum Beispiel von Medion kennt oder so, irgendwelche Custom-Geschichten sind. die werden dann irgendwelche Kastengeschichten sein. Ich glaube, es basiert, was ich gelesen habe, auf Watson. Wer was davon gehört hat, Watson ist der Supercomputer, der in den USA Jeopardy-Champion geworden ist. Die haben, um Jeopardy dort ein bisschen aufzuwerten, haben die besten menschlichen Kandidaten gegen Supercomputer antreten lassen und den Computer, den sie dort verwendet haben, haben sie Watson genannt, der dort als Roboter quasi Antworten gegeben hat, und ein Derivat dieses Chips soll in der Wii U sozusagen drinstecken. Also ist auf jeden Fall Jeopardy, wird man gut damit spielen können, glaube ich. Ja, sehr gut. Für Quiz ist schon mal gesorgt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und eben, dass die Disk, also wenn es so 25 Gig sind, wird natürlich wieder was Selbstgemachtes, proprietär sein, dass du dann nicht eben keine Blu-Rays oder sowas mit abspielen werden kannst. Die Wii konnte ja selbst keine DVDs abspielen, einfach weil die sich die Rechte oder was die Gebühr sparen wollten an das DVD-Konglomerat. Deshalb konnte die Wii, obwohl sie ein DVD-Laufwerk, keine Video-DVDs abspielen. Schade, also noch weiteren Blu-Ray-Player kann man eigentlich nicht genug im Haus haben. Ja. Muss sie nicht immer die PS3 anschmeißen, das wird sich jetzt da hier nicht ändern. Rein inhaltlich, von den ganzen Specs, die da sind, natürlich, das wissen die Hardware-Leute ja am ehesten, wie das da zu zeigen ist. Wenn die jetzt schon 360 und PS3-Spiele benutzt haben zum Vergleich, würde man eben sagen, technisch wird es wohl ungefähr auf dem Niveau dann landen. Ne, dann wirst du dann eben Spiele haben, die dreifach dann umgesetzt werden, PS3, Xbox 360 und Wii U. Wobei man ja aber auch jetzt schon bei der Wii sehen kann, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so sagen darf, aber wenn man das über andere Peripherie spielt, dann kann man das auch auf 1080p hochskalieren und die Spiele sehen nicht schlecht aus. Also das es ist schon da. Genau, also man hat bei YouTube speziell auch sehr viele Videos. Es gibt ja einen gut funktionierenden Wii-Emulator für die Leute, die das eingerichtet haben, dass du innerhalb die Spiele dann wirklich auf HD-Auflösung hochskalieren kannst. Und ich glaube, die haben das jetzt nicht offiziell gesagt. Es war ja auch spekulativ, dass wenn du alte Wii-Spiele, es wurde gesagt, dass alles abwärtskompatibel ist, aber dass du alte Wii-Spiele, wenn du sie reintust, dass die nicht nur hochskaliert werden, sondern neu gerendert werden in höherer Auflösung. Das, was die Emulatoren machen, wie als ob du ein PC-Spiel die Auflösung dann hochsetzt, was ja wesentlich besser ist, als wenn du dann die 480p-Krüppel-Auflösung von der Wii nimmst und dann als Blurry-Masse dann auf deinem HD-Fernseher hochskalierst. Naja, einige der Spiele liegen ja quasi in HD vor. Genau, die also das ist ja das Ding. Also ich glaube, das Metroid zum Beispiel ist ja quasi HD, aber wird halt nicht so ausgegeben. Genau, man sieht es vor allem an den 2D-Assets, bedeutet diese ganzen Menügrafiken und Lebensanzeigen und Powerpills oder sowas bei Mario, wenn die in dem Wii-Emulator hochgepackt werden, dann sieht es auf einmal wie ein gutes, vernünftiges HD-Spiel aus, ohne dass du jetzt Grafiken drin hast, die total verwaschen aussehen, weil die von kleinen gemalten Pixeln dann hochskaliert wurden. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Spiele, die da bereit sind, besonders die Nintendo-eigenen Sachen, ja, wie Metroid, wie Mario und so weiter und so fort. Und das wird für mich auch sehr interessant sein. Also das wird viele Spiele, wo bei allem, ja, Grafik hinter Gameplay und so weiter, die Wii-Spiele sind wirklich teilweise echt schwer anzuschauen, und heutzutage, wenn du ein gewisses Niveau dann einfach mittlerweile gewöhnt bist, und das Ding war schon 2006 veraltet. Absolut, ey, du kriegst halt einfach Augenschmerzen. Und ich rede jetzt nicht von einem Donkey Kong. Donkey Kong zum Beispiel sieht echt gut aus. Stilistisch gibt's da auch wirklich nichts zu sagen, ja, aber einfach dieses, selbst bei der besten Verbindung auf einem Fernseher, den du sonst dann verwendest, wenn du nicht dir gerade eine 2D-Glotze da, also eine alte Röhrenglotze dahin gepackt hast für solche Spiele, die dann am besten damit umgehen kann, sieht's einfach dumpf aus und unscharf. Es ist halt nicht zeitgemäß mehr, wenn man ehrlich ist, wie du schon gesagt hast. Also es ist wirklich schade. Deshalb hoffe ich drauf, dadurch, dass da ein paar HD-Assets mit drauf sind, wie man es am Emulator sehen kann. Und ich hoffe, die Wii U, ich will immer HD sagen, aber die Wii U wird dann vernünftig damit umgehen können, dass du auch die Handvoll geiler Spiele, die es auf der Wii gibt, endlich da mal weiterverwerten kannst. Ja, aber bevor wir jetzt sollen wir erstmal über die Spiele reden, oder sollen wir darüber reden, dass sie nichts über Online gesagt haben? Über ihr Online-System? Lass uns doch über die Spiele reden, da wird sich ja daraus ergeben, dass wir dann, ob man das online spielt, nicht spielt, und dann können wir das dann hinten dranhängen. Okay. Ich habe mir die Liste der Spiele hier dankenswerterweise von Tim kurz geben lassen. Ich gehe die einmal kurz durch. Die haben natürlich 360-Footage gezeigt von den Dingern, aber die werden wohl auch so darauf zu sehen sein. Mit dabei war Lego City Stories. Das ist ein eigenes, Lego City Stories ist ein eigenes Universum, das nur für Nintendo gebastelt wird, von Lego, weil sie irgendwie gesagt haben, hey, 60 Millionen verkaufte Lego-Titel und 30 Millionen davon allein auf der Nintendo-Konsole oder auf Nintendo-Konsolen. Ist natürlich ein mega kluger Schachzug, irgendwie dann MMO, Lego, es soll ja wohl ein Lego-MMO sein, soweit ich das verstanden habe. Ja, genau. Und Ja, ist Zielgruppen ja. Passt genau. Also es, ich glaube, das wird ganz geil. Ich weiß nicht, wie viel gerade Lego Universe wie akzeptiert es ist, weil ich nicht in der Materie dann wirklich drin stecke. Aber auf dem PC ist es auch wieder eine ganz andere Zielgruppe. Genau, also, das meine ich. Also jetzt ist wahrscheinlich, also das Konzept, was mit Lego Universe schon mal losgestartet wurde, das ist eher die richtige Zielgruppe, wo du dann auch wirklich. Weil man da, glaube ich, auch einfach sagen muss. Also das sage ich jetzt gar nicht aus eigener Erfahrung tatsächlich, sondern ich habe mich mal mit einem Spielwarenverkäufer unterhalten und tatsächlich ist es so, dass diese Lego City Geschichten der bestverkaufte Lego Artikel sind von allen Serien, die es gibt. Also ich denke mal, da setzen sie dann halt auch vom Setting her einfach aufs richtige Pferd nachher. Also da ist es auf jeden Fall klug dann gemacht, auch wenn es jetzt nicht für den Großteil der super-duper Hardcore-Gamer das richtige Ding sein wird. Ich glaube, da wird auf jeden Fall die Klientel da sein, die auch richtig darauf abfahren wird. Absolut. Und vielleicht machen sie es sogar so smart und sagen, hey, die ersten 6 Monate sind komplett kostenlos oder du kriegst es kostenlos dazu. Das könnte, wenn du es dann, da gibt es einen Voucher oder sowas drin, einen Code, mit dem du dann das schon mal freischalten kannst und wer dann angefixt ist, kann sich dann entscheiden, monatliche Gebühren dafür abzulassen. Und Dann halt das Ding, das wurde ja als letzter Titel angekündigt, dieses Lego-Teil. Mhm. Und es gab ja zuvor Gerüchte und niemand hat sie für wahrgenommen, aber jeder hat es irgendwie auch nicht zwingend gehofft, aber irgendwie im Hinterstübchen war es immer, dass es halt GTA 5 quasi der Exklusivtitel sein wird, wo sie dann alles launchen werden, als Exklusivtitel für ein paar Monate zumindest. Und dass es die ersten Bilder gibt und war halt sehr lustig, weil jeder dachte so, okay, ähnlich wie bei der Microsoft-Pressekonferenz, wo ist Halo 4? War es dann so, okay, GTA 5 kommt noch und dann, was, kommt noch und was? Dann, und dann sagt er, ja, wir haben hier exklusiv was alle erfreuen wird, blablabla. Ja, und dann denken alle, oh, jetzt kommt okay, GTA. Jetzt kommt die Mega-Ankündigung, jetzt geht's so ab, das Internet wird einfach einbrechen. Ja. Dann, Lego! Cool, aber irgendwie. Ja, eine Herde Kinder freut sich und der Rest der Hardcore-Gamer dann weint in ihre Cornflakes dann rein. Also das war lustig, aber Lego, ich glaube sogar, dass ich mich fast darauf freue, das mal ein bisschen was zu zocken. Hey, auf jeden Fall, weil es ein doch ungewöhnliches Konzept gibt, was in der Form wirklich nicht so bisher in dem Umfang existiert hat. Und reinschauen wird auf jeden Fall wir sowieso berufsmäßig dann auch da mal machen müssen, ob es dann funktioniert oder nicht. Neben den ganzen natürlich Lego City Stories, die große Ankündigung gegen Ende hin, die hat natürlich eine weitere Liste an Third-Party-Games, die sie gezeigt haben. Was vorher schon kurz angekündigt war, dass es rauskommt und jetzt auch mal mit Footage zu sehen gab, ein bisschen länger, Darksiders 2. In der Mangelung eines richtigen, mit Ausnahme eines Screenshots, der dann wohl auf ein Zelda HD auch für die Wii U dann hindeuten wird, was wohl dann nicht Skyward Sword sein wird, gibt's ja, ich glaube, haben wir den auch im Blog verlinkt? Da gibt's den einen, ich kann dir mal nachher den Link geben. Dann, alles klar, ihr jetzt einfach also es gibt einen 1080p Zelda HD Screenshot angeblich, den haben sie gezeigt bei der Präsentation drauf montiert auf die Schirme dort und den gibt's aber auch in nativer Auflösung zum Angucken, wo Link vor so einer riesen Spinne oder sowas steht. Ja. Aber das war doch sogar, das war doch Bewegtbild. War es Bewegtbild? Ich habe nur den, wo ich drauf geachtet habe, war es Standbild da drauf zu sehen. Auf jeden Fall gibt es den auch in nativer Auflösung, was darauf hindeutet, auch wenn die nicht offiziell jetzt gesagt haben, das nächste Zelda Habibi 2 oder so kommt raus, haben sie nicht angekündigt, aber den Screenshot gibt es auf jeden Fall schon mal zu sehen und sieht auch eben wie ein HD-Zelda aus. Ich glaube nicht, dass es eben Skyward Sword HD sein wird, sondern ein eigener Titel. Aber in der Mangelung einer offiziellen Ankündigung eines neuen Zeldas, Darksiders ist ja effektiv God of War gemischt mit einem dicken Zelda-Anspruch und eigentlich auch ein guter Titel, der auf der Wii U dann auch gut passen würde. Ja. Ey, Darksiders 1 war ja schon geil. Also das hat echt Spaß gemacht. Hatte natürlich ein paar Längen und war auch stellenweise bockschwer. Mhm. Und hat auf der Xbox 360, also ich hab zum größten Teil die Xbox-Fassung gezockt, auch stellenweise geruckelt. Am Anfang, als dieser riesige, als du dem Typen verfolgst, halt in den Straßen, der alles kaputt macht, hat es geruckelt. Darksiders 2 wird ja Krieg, quasi der Charakter, durch Tod ersetzt. Mhm. Ja, du hast ja die vier Reiter der Apokalypse, genau. Du kannst eigentlich in heutzutage würde man Quadrilogie oder sowas dann draus machen. Pestilenz. Okay. Und, ich wollte jetzt nur was einwerfen. Okay, ja. Dankeschön. Mit Gestanks Edition oder sowas wahrscheinlich. Und Darksiders gab es ja auch damals für den PC eine geile Hellbook Edition. Kleine Unterbrechung hier gerade, technische Probleme, aber gerade wieder aus dem Weg geräumt. Chris, du hast gerade erzählt, Darksiders 2 auf dem PC. Wer, wenn sie jetzt beim zweiten Teil die kleinen Fehler ausmerzen auf der Wii U, dann auch ein Kandidat für 90er? No? Ja, es wäre zumindest ein Kandidat für eine sehr hohe Wertung, wenn man in Wertungen liebt und spricht. Was viele ja gerne machen genau, und gerne tun. Ich bin kein Fan von Wertungen, das haben wir auch schon öfter herausgefunden, Wolf ja auch nicht. Und Darksiders 1 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß auch, ich glaube zu wissen, dass es auch vielen aus der Redaktion gefallen hat, Wolf und sowas und den anderen. Und ja, ich meine, der Ansatz war natürlich clever, zusätzlich, wenn es visuell rein nach einem God of War-Klon aussieht, wie viele Spiele es sein können, da ein paar Action-Adventure-Zelda-ische Elemente reinzutun, auch wenn dann viel, sagen wir mal, entliehen war, dass du dann auch deine Portale verschossen hast und Hookshot und alle Elemente, die du aus Sachen kennst. Aber es war trotzdem ein interessantes und gutes Spiel, was jetzt mit dem zweiten Teil Potenzial hat, wirklich dann auch mal auszubrechen. Und THQ hat jetzt, sagen wir mal, nicht so viele neue Marken, die sie immer etablieren können, dass sie da mit Darksiders mal ein interessantes Ding geschaffen haben, ist eigentlich ganz cool. Würde auch dann gut drauf passen. Absolut. Nichtsdestotrotz, wenn ich dich einmal unterbreche, war es für mich irgendwie sehr befremdlich teilweise, halt auf Nintendo, die jetzt versuchen ja irgendwie den Markt sehr allgemein zu halten oder für alle was zu bieten, dann diese, also meinst du Erwachsenen-Spiele, sag ich mal, oder Core-Gamer-Spiele auf einer Nintendo, das fand ich schon ein bisschen befremdlich irgendwo. Ja, es ist natürlich mit der ganzen Ausrichtung, die Nintendo in den letzten Jahren gehabt hat, offener Familie, mehr Leute zusammen, alles sind weiß. Man sah es ja auch bei der Wii U-Präsentation selber, die ja eher im klassisch neuen Nintendo-Stil gehalten ist. Und da mittendrin dann die Titel zu sehen wie Darksiders 2 oder worüber wir gleich dann auch sprechen. Ninja Gaiden. Also Ninja Gaiden 3, wo volle Pulle mit der Kamera auf so einen Stealth-Kill oder sowas reingehalten wurde, wo der Ninja dem Typen ein Messer in die Brust rammt und rauszieht. War ein bisschen ungewohnt, das nach so vielen Jahren zu sehen. Nintendo hat, glaube ich, ja mal eine kurze Phase gehabt, wo sie eher, wir brauchen jetzt den Core-Gamer, müssen wir abholen, also holen wir Resident Evil exklusiv auf die Konsole, wo das mal ein bisschen so zu sehen war. Es war ungewöhnlich, aber ich glaube, Nintendo will damit auch mal eine Marke setzen und zeigen, hey, ihr könnt auch zu uns kommen, die ihr sowas mögt und auch so HD und sowas. Jetzt auch in HD. Ja, also das muss ich auch sagen, passend zum Tag zuvor, wo auf der Xbox, haben wir uns ja drüber unterhalten, gestern im Blogcast, wo diese komischen Kinder rumliefen und gesungen haben und come on, jetzt ist halt so. Wie haben dir eigentlich die Kinder gefallen, Chris? Ey, die Kinder fand ich echt gut. Ja, können ruhig öfter auftauchen. Ja, besten überhaupt. Im Fleischwolf. Genau. Und das war sehr, sehr befremdlich, jetzt die Nintendo-Konsolen zu sehen und eben, weil wir eigentlich bei Ninja Gaiden drauf kommen wollen, danke Tim übrigens, dass du vorweggenommen hast. Sehr gut. Wir reden jetzt über Ninja Gaiden und das ist ja wirklich ein Spiel, das sich eigentlich nur an Erwachsene richtet. Das ist eigentlich überhaupt der, also wenn ein Titel nicht Nintendo ist, dann ist es Ninja Gaiden. Ja, Ninja Gaiden oder Postal 3. Ja. Und gleich gibt es auch das große Crossover dann am Ende. Ja, stimmt. Und Postal Gaiden. Und Ninja Gaiden zu sehen. Postal Gaiden, ja. Ninja Gaiden zu sehen auf einer Nintendo-Konsole hat mich sehr, sehr... war für mich sehr befremdlich. Gut, man muss sagen, natürlich Ninja Gaiden ist klar Team Ninja, die es programmieren, mittlerweile ohne Itagaki, der ja da weggegangen ist von Tecmo, aber Team Ninja hat ja Metroid Other M für Nintendo gemacht, also ist da gewisse Art Kooperation schon mal da gewesen, dass da Ninja Gaiden 3 zuerst auf, auch wenn es jetzt keine Wii HD oder Wii U Footage gewesen ist, bei der Wii U oder Wii Präsentation dann gezeigt wurde, ist verständlich, wenn man die Hintergründe, glaube ich, kennt, aber trotzdem, ich würde mich trotzdem ein bisschen komisch fühlen dort mit, ähnlich wie bei anderen indizierten Spielen, wo man die Remote dazu benutzt, Leuten den Kopf wegzuhacken. Es ist nicht ganz die richtige Plattform für mich, glaube ich, da Ninja Gaiden drauf zu spielen. Auf der Xbox und der PS3 ist das Ding so blutig und so extrem. Da passt es auch mehr dazu, wenn ich einen vernünftigen Controller normal in der Hand habe und eine andere Konsole. Mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert für mich. Fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Was haben sie noch gezeigt? Dirt, ne? Die haben gezeigt eine Handvoll Sachen, die sie angekündigt haben als Ports oder als, was genau, wie ist es, wurde noch nicht gesagt, wie zum Beispiel Dirt oder Ghost Recon Online oder ein Assassin's Creed soll es auch dafür geben. Ich weiß nicht, ob es dann das Assassin's Creed Revelations sein wird, was es dann auch auf Xbox und PS3 dann gibt. Es wird sich anbieten, aber vielleicht gibt es da ja auch eine eigene Verwurstung. Also man kann es nicht wissen. Ja, bei jedem Spiel, das jetzt rauskommt, müssen sie quasi zwei Versionen machen. Irgendwie einmal halt, wie gesagt, die für Xbox PS3, die ja fast identisch sind, wenn sie nicht auf Kinect und Move irgendwie aufbauen. Mhm. Und dann müssen sie jetzt schauen, irgendwie, wie sie das, wie sieht das, wie sind Controller von der Wii U einbauen? Ja, es wird dann wahrscheinlich wirklich dann so sein, also wenn die Wii U wirklich technisch auf dem Niveau von Xbox und PS3 ist, können sich die Hersteller wenigstens technisch konzentrieren, das zu machen und dann jeweils ein Team dafür absetzen, wer macht die Move-Steuerung, wer macht die Kinect-Steuerung, wer macht die Wii-Tablet-Steuerung. Und wer kümmert sich darum, dass Leute mit dem Controller auch vernünftig spielen können? Genau. Und dann die Leute, denen das komplett am Arsch vorbeigehen. Das Interessanteste von den Sachen, die für mein Verhältnis dort bei der Präsentation gezeigt wurden, war, dass man endlich mal bewegtes Material von Aliens Colonial Marines sehen konnte. Ja, auf jeden Fall. Erzähl mal ein bisschen was drüber, Tim. Das ist ja ein Ding, was seit ultra langer Zeit in Entwicklung ist. Genau, das wurde, glaube ich, tatsächlich, als ich mir meine 360 gekauft habe, habe ich geforscht, was für Spiele demnächst kommen. Und da waren angekündigt, ich glaube 2006, Dead Island. Mhm. Man höre und staune. Und Alien Colonial Marines. Und ja, ich persönlich fand Alien vs. Predator nicht gut. Kein bisschen. Und das soll ja wohl irgendwie den Left 4 Dead-Ansatz in das Aliens-Universum ziehen. Mhm. Und da ich sowieso ein sehr großer Fan der Filme bin und dieses ganze Setting, was ja auch irgendwo dieser Dead Space-Ansatz ist, sehr atmosphärisch und schön finde, freue ich mich dementsprechend schon sehr lange drauf und war dementsprechend auch sehr begeistert, jetzt endlich mal bewegtes Material zu sehen. Und ich freue mich immer noch. Ja, ey, absolut. Also, dass endlich mal wirklich was Spruchreises ist und es wird, wo wird es entwickelt? Gearbox. Es ist Gearbox, wo es entwickelt wurde. Es war auch, lange Zeit nicht sicher, ob es kommt, ob es nicht kommt. Es wurde ja damals, als es angekündigt wurde, sollte Sega, dass Sega die Alien-Lizenz gekauft hat, haben sie auch angekündigt, dass ein Rollenspiel kommt, was von Obsidian dann gemacht wird, was mittlerweile leider gecancelt wurde. Ich glaube auch noch, ich weiß, das war so ziemlich meine erste Next-Meldung, die ich für Game One TV damals gemacht habe, in Folge 13 oder 12 sowas, inklusive den unsterblichen Satz, wofür ich mich heute auch noch schäme, im All hört dich niemand schreien. Ja, damals weißt du es einfach noch nicht besser. Aber es ist schon so lange her, dass man quasi auf das Spiel wartet und dafür, dass es mal wirklich das Alien- und Predator-Konzept in einer vernünftigen Weise umsetzt und nicht wie andere Versuche dann daran irgendwie scheitert, über groß oder lang. Ich vertraue da mal auf Gearbox, ne, und hoffe da das Beste und ich weiß noch nicht, ob ich es auf der Wii U spielen werde, sondern eher auf Xbox oder PS3. Ja, das kommt vor allem darauf an, wo wir gleich noch drüber reden müssen unbedingt, was für mich auch wichtig ist, was sie mit dem Online-Service bieten. Genau. Aber zu Sega und dem neuen Aliens kann man ja auch sagen, dass es jetzt eigentlich auch richtig losgeht. Mhm. Wir haben ja auch jetzt die ganze PR-Maschinerie erlebt. Also wir haben ja den abgeschnittenen Puppenkopf haben wir bekommen. Genau. Den verbrannten abgeschnittenen Puppenkopf. Und wir sind einer von, ich glaube, 5 oder 6 Menschen in Deutschland, die Aliens-Waffe bekommen haben. Die Bitch-Rifle dann bekommen. Ja, die Bitch-Rifle. Ja, also wenn diese Dinge anlaufen, so, dann weiß man, die meinen es ernst und es rollt. So, weißt, kann man sich also darauf verlassen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis da wirklich dann auch eine Demo kommt oder spielbares Material für uns endlich mal. Ja, ich glaube absolut. Sega hat ja auch schon, wo sie mit Sonic Generations rumgegangen sind, die haben jetzt wieder ein paar Spiele in der Pipeline, wo sie, glaube ich, auch wirklich ihr Gewicht dann hinterwerfen können, wo sie dann auch wirklich überzeugt davon sind, dass das gute Spiele sind und auch gut ankommen werden. Ja, und da werden wir Horrorspiel. Das Horrorspiel für Knacks. Für Knack. Stimmt, da habe ich gestern auch das erste Mal den Trailer gesehen. Nightmare. Aber das ist nicht das, wo der Benicio del Toro irgendwie, der will ja auch jetzt Spiele machen. Ja, aber das Spiel, ja, das ist was nicht er macht, das, ist was ne? anderes. Ja. Okay. War nicht dabei, ach nee, das war Peter Jackson bei der Tintin-Vorstellung für Ubisoft. Die haben ein Tintin-Videospiel gezeigt. Ja, also, stimmt. Tim und Struppi, ja. Wo demnächst der Render-Kinofilm von Spielberg und Peter Jackson kommt. Die waren die haben aktiv auf der Pressekonferenz quasi O-Töne, also die waren nicht direkt da, sondern haben im Vorfeld O-Töne gegeben über das Spiel. Und es ist so ein Third-Person Brawler Cell-Shading-Action-Ding, was für die PS3 und Xbox, glaube ich, kommen wird. Aber da in dem Zusammenhang, natürlich werden immer dann aktive Regisseure, die dann sich auch die wirkliche Gewicht hinter Spiele werfen können, dann dazugeholt. Man denke an James Cameron mit seiner 20-minütigen Gen-Präsentation zu Avatar, dem Videospiel vor einiger Zeit. Das ist halt James Cameron, was soll man da mehr zu sagen? Der hat Piranha 2 gemacht, da konnten Piranhas fliegen. Ja, aber das ist James Cameron. Wenn er sagt, dass Piranhas fliegen können, dann können sie fliegen. Dann können sie fliegen. Ja, die fressen dich dann im Flug auf, wenn du gerade wegspringst. Dann darf Sigourney Weaver auch im Film rauchen. Ja. Chris, du wolltest vorhin darüber quatschen und das ist wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt bei der Wii U, wie das mit dem ganzen Online jetzt funktionieren will. Wii selbst hat ja natürlich auch eine Online-Anbindung, aber verglichen mit den Services, die du mit PS3, wo es jetzt wieder funktioniert, und Xbox mit Xbox Live ist ja eigentlich so gut wie nicht vergleichbar. Es gibt ja nichts, was das alles zusammenhält und wirklich vernünftig funktioniert, außer einem halbgaren Store, wo du eine Handvoll alte Spiele absolut, und also der, Sachen der, haben kannst. Ich muss mich jetzt nochmal dazu äußern, weil die mir X-Boy-Fantum unterstellt wird. Fanboy. Du hast auch dein Xbox-T-Shirt an. Genau, ich habe mein Xbox-Tattoo gerade gekratzt. Ja. Die Leute haben recht, ich spiele wirklich am liebsten auf der Xbox, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich den Online-Modus oder den Online-Service Xbox Live sehr schätze und für einen funktionierenden Service auch gerne da Geld ausgebe. Mhm. Ich spiele auch PlayStation und ich spiele vor allem jetzt auch in letzter Zeit sehr oft Wii. Mhm. Ich habe jetzt das Shattered Memories. Nochmal durchgezockt. Dann haben wir Donkey Kong habe ich gezockt. Dann habe ich, was habe ich noch gezockt? Das New Super Mario Bros., wo wir auch gleich auch nochmal zukommen, dass ein neues angekündigt wurde. Genau, ja. Und der Online-Modus quasi bei der Wii ist total lächerlich. Also das Einzige, was man vernünftig online im Multiplayer zocken kann, ist das Mario Kart, weißt du? Ja. Und da ist es einfach, weil es so einfach ist. Und vor allem dadurch, dass es keine Sachen gibt, wo da wenigstens ein bisschen Service von Nintendo geboten wird, das ist ja gehackt bis sonst wie. Also du kannst auch zwar online spielen da Mario Kart, aber mit den ganzen Leuten, die ihre gehackte Wii und Cheats und alles dann dort benutzen, kannst du es auch wirklich vergessen. Ja. Das bringt keinen Spaß, ne. Genau. Oder Japanern, die ich immer Runden. Oder Japanern, die dann auf einmal beim Start schon zwei Runden Vorsprung haben. Ja. Also dass da gar kein Service dahinter klemmt oder Nintendo wirklich nur die Server bereitstellt und dann weder sowas wie Punkbuster oder irgendwas da ist, um den ganzen Cheatern da Einhalt zu gebieten und keine Garantie, wie der Service funktioniert. Irgendwann sagen sie auch, wir schalten den Server ab für Mario Kart und dann habt ihr das alles. Ja. Es fängt doch schon an mit Freundescodes und so. Ja, also ja. Das ganze Grundprinzip, ich meine, in Japan leben so viele Menschen, so, weißt, warum, jetzt hat doch nicht jeder Freundescode, weißt, die können wahrscheinlich von denen dort, ja. Klar, man weiß ja die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, es ist wahrscheinlich auch sinnig, das im Hinblick für die Kinder zu machen, die dann wirklich nochmal dieses Maß an Sicherheit extra brauchen, aber natürlich der Real World irgendwie Gebrauch für einen normalen Gamer auf der Wii, die bietet ja einfach kein vernünftiges Online-Erlebnis, so wie du es von den anderen Konsolen vom PC bekommst. Genau, und wenn sie jetzt eben halt auch wirklich Erwachsenenspiele ansprechen wollen oder Leute wie uns, die jetzt nicht nur Casual Games zocken. Also ich liebe Casual Games total gerne. Mhm. Wirklich. Also ich zocke wirklich viele Casual Games und Puzzlespiele. Ich möchte mich da jetzt nochmal aussprechen für Puzzlespiele. Aber wenn sie auch Leute haben wollen, die eben auf Actionspiele stehen und die Erwachsenenunterhaltung wollen, dann können sie echt nicht mehr mit Freundescodes ankommen. Das geht nicht. Oder mit irgendwelchen nur Store Geschichten online oder was weiß ich, dann brauchen sie eine vernünftige Basis. Genau, da muss die Online-Plattform, die ist unabdingbar. Ja, das geht dann nicht mehr ohne. Und vor allem, also es ist ja auch schon mal eine Ansage gewesen, die haben ja nochmal auf der Pressekonferenz den Chef von EA nochmal dazu geholt, also Miyamoto Iwata hat den Chef von EA nochmal dazu geholt, der extra nochmal gesagt hat, Wii U wird für uns eine Gelegenheit sein, unsere Franchises hier rüber zu bringen und eigentlich auch, wo ich dann auch das erste Mal so eine vernünftige, sinnige Einbindung dann verstehe, wenn sie dort das neue Madden zeigen, und du deine ganzen, wenn du Multiplayer hast, deine ganzen Plays und deine ganzen Spielzüge auf dem Tablet drauf hast, ohne dass sie auf dem Screen dann drauf sind. Und dann schon entwickelt sich ein wesentlich interessanteres und spannenderes Multiplayer-Spiel, dass nicht jeder deine Spielzüge dann drauf sehen kann. Da ist so eine Tablet-Unterstützung und Einbindung sinnvoll, aber damit Madden auch vernünftig funktioniert, muss es trotzdem eine gute Online-Infrastruktur geben und die ganzen FIFAs und anderen Sportspiele, ohne die gegeben zu sein, dann spiele ich trotz des Vorteils des Tablets, spiele ich Madden vielleicht doch lieber auf der PS3, wenn ich gar keine Leute dort finde. Das gleiche mit FIFA. Also bei uns in der Redaktion freut sich ja jeder auf FIFA und PS jedes Jahr. Und wenn der Controller dein Trainerersatz sein könnte, ja, dass du da halt irgendwie on the fly Sachen einstellen kannst, ist es natürlich geil. Aber wenn dann wirklich wieder Freundescodes kommen und du kein vernünftiges Online-Spiel zusammen bekommst, dann zeige ich lieber auf der PlayZ oder auf der Xbox 360 10 gegen 10 oder 11 gegen 11. Also da muss man einfach sich die Gedanken machen, was ist der Mehrwert von einem Online-Modus? Und momentan ist es halt so, dass jeder online zockt. Also ich will, wenn mein Internet mal abkackt und ich weiß, ich bin von Xbox Live oder vom PSN getrennt, dann fühle ich irgendwie, dann fehlt mir was. Weil mir einfach fehlt so, natürlich kann ich Singleplayer zocken, aber dann, wenn ein Freund online kommt, dann weiß ich, okay, ey, ich gehe kurz bei ihm in den Chat, bespreche das mit ihm und wir machen ein, zwei Partien gegeneinander. Das macht halt doppelt so viel Spaß. Mhm. Und das Gefühl habe ich bei Wii einfach nicht. So, da kann ich sagen, okay, lass uns irgendwie Mario Kart spielen zusammen. Irgendwie. Absolut. Ich bin vom Spielertyp eher auf der anderen Seite angesiedelt. Ich spiele gar kein Online. Also für mich ist eher dann Singleplayer-Erlebnis dann ein bisschen wichtiger, dass mich das nur ein bisschen peripher tangiert, sagen wir das so. Aber ich brauche nicht unbedingt diese Online-Anbindung, die konstant da ist. Aber ich verstehe auch natürlich, dass ich in der heutigen aktuellen Zeit wahrscheinlich eher fast schon zur Minderheit gehöre. Wenn dieses ganze Online-Konzept bei einer Konsole nicht funktioniert, dann haben die Hersteller eigentlich was nicht richtig gemacht. Es hat sich in den letzten Jahren speziell dank Xbox Live und PSN auch im Teil eben wirklich enorm weiterentwickelt, dass du mit den ganzen Erfahrungen, die aus dem PC-Bereich gekommen sind, wirklich auf Konsolen, es geht eigentlich nicht mal ohne Online, selbst wenn es nur das Stöbern im Store ist und nach aktuellen Sachen, die du gucken kannst oder was weiß ich selbst, dann Rockband gegen andere Leute kurz spielen, was dann trotzdem sich wie Singleplayer anfühlt. Ohne das klappt es heutzutage eigentlich nicht mehr und da muss Nintendo echt schauen, dass sie da den Zug nicht verpassen. So, da habe ich das nachgeholt, was ich verpasst habe nach der technischen Schwierigkeit. Wo waren wir gerade? Eigentlich waren wir schon beim Online-Service waren wir. Beim Online-Service waren wir dann. Und wir waren, wir wollten noch über irgendwas wollten wir noch reden, was Nintendo angekündigt hat oder so. Also, lass mich noch mal kurz gucken. Wir haben über die Spiele hier gequatscht. Super Mario Brothers Me. Mario Brothers. Von You komme zu Me. Ja. Ja, und ich habe es auch nicht verstanden, was für eine Art New Super Mario das sein wird. Also. Es ist Super Mario Brothers Me und das einzige krasse Feature, was sie jetzt vorgestellt haben, ist, dass dein eigener Avatar mitspielen kann. Dass man mit seiner hässlichen Knubbelfigur damit rumhopst. Und das Ding ist, wieso will ich das? Also ich meine, im Teil davor, Super Mario Brothers, New Super Mario Brothers für Wii war echt geil. Das war sehr, sehr cool. Es war stellenweise bockenunfair, aber es war echt geil und es hat wirklich Spaß gemacht, auch zu viert, weil du einfach auch in der Kooperation trotzdem eine Competition hattest. Ja, es ist ein anderes Element geworden. Wenn du zu zweit spielst, war es auf einmal so ein Ich-helfe-dir-mal-ein-bisschen-aus-Element und bei vier wurde es dann einfach Competition, wie kann ich den anderen wegkillen. Ja. Und das war ein echt cooles Erlebnis damals gewesen. Jetzt natürlich, wenn es jetzt wirklich nicht mal neue Level sind, sondern nur, dass du dein Mii mit dazu nehmen kannst und das war für mich so der erste richtig große Facepalm-Moment während der Konferenz, wo also, die das richtig verkaufen wollen. Also ich gehe schon davon aus, dass es komplett neue Level ist. Ich hoffe es. Aber wenn nicht, wäre es doppelt traurig, aber ich meine, bei Wii, worauf ich hinaus wollte, konntest du Mario, Luigi und die beiden Toads, genau. Und wenn sie einfach nur die beiden Toads jetzt ersetzen durch Mies, ist es halt echt ein bisschen traurig. Also ich gehe wirklich stark davon aus, dass es neue Level sind. Wahrscheinlich sind auch 50, 60 neue Level und wahrscheinlich macht es auch wieder mega Spaß, aber das als Innovation zu verkaufen und als, hey, das ist jetzt das Geilste überhaupt, ist schon ein bisschen traurig. Gut, ja, du kannst dir jetzt, vielleicht war das um die Xbox-Ankündigung zu kontern, wo du dann deine eigenen Xbox-Avatare jetzt durch Kinect fertigstellen lassen kannst, die auch genauso aussehen wie du. Also wenn du eine asiatisch schlanke Frau bist mit dem Zopf, siehst du dann auch mit deinem Mii genauso aus. Da frage ich mich auch, ob man sich nicht einfach nackt einscannen kann. Das wäre sehr lustig, ja. Und dann hast du einen fleischfarbenen Pulli oder sowas dann auf dem Teil. Je nachdem, wie drei Beine im ganzen Fall. Und dann, wieso zeigt es mit dir mit dicken Pulli? Nee, das sind nur deine Speckfalten, die interpretiert wurden als wie Jacke. Wie jetzt drei Beine? Das habe ich nicht verstanden. Ich erkläre es später. Ja, im jugendfreien Podcast. Ach so, dann okay. New Super Mario Bros. Wii wurde dann auch noch am Rande quasi mit angekündigt, zusätzlich zu dem Zelda HD-Zeug, aber an sich so der Fokus auf richtige Spiele eben für die Wii U, für die Wii selber von Nintendo kam eigentlich relativ wenig. Wie gesagt, kein Pikmin, kein Anspiel der Sachen für Nintendo 3DS wird dann natürlich einiges gezeigt, wie Luigi's Mansion 2, wie nochmal Star Fox und Paper Mario 3DS ein Video und so weiter wurden dann nochmal präsentiert, aber ich fühle mich irgendwie als ob die zweite Stunde gefehlt hat von dieser Konferenz. Das stimmt, sie haben viel Third-Party gezeigt, aber ein Third-Party-Spiel haben wir noch gar nicht drüber gequatscht. Mal sehen, was habe ich denn hier? Ja. Third-Party-Spiel. Oh. Kommt für PC, Xbox 360, PlayStation 3 und kommt von Electronic Arts. Sag, welches es ist. Ey, Battlefield. Haben sie das nicht gestern gezeigt? Hatten die Battlefield gezeigt? Habe ich das geträumt oder hatten sie es wirklich gezeigt? Wirklich? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Denn es ist vielleicht untergegangen im ganzen Ghost Recon Shooter, wer war, weil... Ja. Ey, vielleicht verwechsel ich es gerade auch, aber ich glaube, sie haben Battlefield 3 gezeigt. Und auch, die haben ja gesagt auch, ach, die haben ja so eine Entwicklerstrecke gehabt, wo dann Entwickler darüber reden, welche Spiele dann kommen können. Es hieß auch, dass ein Modern Warfare oder sowas zum Beispiel dann dafür kommt. Also das, wenn es auch jetzt ein Battlefield 3 geben wird, Hey, sie brauchen halt echt einen vernünftigen Online-Service. Okay? Yeah. Weißt, das wär so, stimmt, ja. Battlefield, ne? Und Metro auch. Ja, Metro ja auch. Metro Last Light. Und Metro sah sogar richtig gut aus. Ich erinnere mich jetzt. Aber gut, das war ja wieder Footage für anderen Konsolen. Ja, genau. Also so wie es aussieht, wird es ganz gut werden. Metro habe ich ja auch schon, war ich bei einem Event. Also das wird glaube ich, ja, ganz geil. Sowas wie Battlefield und Modern Warfare und was für Sachen kommen, das ist dann eben der Liste, wo ich dann vorhin kurz vorgelesen habe, eben Assassin's Creed, ein Ghost Recon, ein Dirt, wo dann entweder Umsetzungen oder Ports davon kommen, von den Sachen, die man eh auf PS3 und Xbox hat, oder ob es ähnlich wie du vorher für die Wii das machen musst, da mussten ja speziell angepasste Titel kommen. Da gab es eben ein spezielles Splinter Cell dafür und so weiter und so fort. Aber dass natürlich solche Sachen wie ein Battlefield und ein Modern Warfare dann vernünftig funktionieren, brauchst du die Online-Anbindung, ist klar. Für einen Singleplayer muss ich es mir nicht auf der Wii U dann holen und spielen, Nur weil ich meine Waffe wahrscheinlich auf dem Tablet selber zeichnen kann, mit der ich dann schieße. Ich finde ja generell das Zeichnen auf Tablets wenn man das als Werbegrund und Werbemittel nimmt, ist es schon irgendwie sehr bescheiden. Weil hält einen davon ab, ein Bleistift und ein Stück Papier zu nehmen. Und vor allem, so wie die es da immer zeigen, da holen die natürlich immer Leute, die auch gut zeichnen können, gut machen können. Ja, bei mir sieht es immer aus, als hätte irgendwie ein 5-Jähriger ohne Arme das gemacht. Ja, genau, bei mir auch. Mein künstlerisches Zeichentalent beschränkt sich auf Strichmännchen. Also müssen wir Jay fragen, wenn ich dann Storyboards oder so für meinen Dreh dann zeichne. Das ist ein Strichmännchen, wo ich dann Pfeile dran mache, um zu schreiben, was er macht. Ja, das genau. Mache ich auch so. Und wenn die dann so zeigen, jemand, der echt cool zeichnen kann, der Zeug drauf machen kann, da gibt es auch dieses Art Academy-Spiel für den Nintendo DS, wo man dann seine eigenen Gemälde auf dem DS quasi so malt. Ich werde darauf nicht gut malen können. Also für mich fällt das dann komplett weg und es ist mehr dann so ein, ähnlich wie Dr. Kawashima, so ein Frustelement. Ja, Dr. Kawashima spiele ich auch nicht, weil es mir gesagt hat, ich bin blöd. Ja. Oh. Das hätte ich dir auch sagen können. Ja, so, genau. Du brauchst keine 50 Euro ausgeben. Deshalb spiele ich auch mit dir auch nicht mehr. Ja. Aber so, wenn ich dann irgendetwas machen muss, wo ich gut zeichnen will und dann sagt mir das Spiel, oh, du zeichnest nur Scheiße oder es sieht nicht gut aus oder Wii Fit, wo es dann sagt, ey, du bist zu fett dafür, dann werde ich es auch nicht einfach machen. Ja, ich brauche keine Selbstgeißelung an der Konsole. Ich scheiß auf dich, du Spiel. Ja, es werden andere Bereiche natürlich dann dabei sein. Ich will wieder, ich erwarte wieder, dass dann die typischen Spielereien wie auf dem Nintendo DS sein werden, dass du irgendwas freirubbeln kannst dort oder, obwohl das kannst du ja zu Hause dann machen, das finde ich in der Öffentlichkeit immer scheiße, wenn du reinpusten musst in deinen Nintendo DS. Ja? Also das war der Grund, warum ich Legend of Zelda dann in der U-Bahn nicht mehr weitergespielt habe. Ich habe zwar normalerweise kein Problem da zu zocken, aber wenn ich dann so stehe wie der letzte Honk in der Ecke und da sanft in meinen DS puste, um irgendeine Kerze auszublasen. Du hättest es als Pfeifen tarnen müssen. Wind of Change. Ja. Genau so. Apropos Pfeifen. Aber die ganzen Anwendungsbereiche, die mit dem Touchscreen und mit dem Mikrofon und den beiden Kameras, die natürlich eingebaut sind, und so weiter und so fort, was alles dort von Nintendo präsentiert wurde, da will ich erstmal richtige Real-World-Anwendungen sehen und so eingebunden sehen, dass es nicht außer, wie es in dem Präsentationsvideo eben erstmal Spinnereien gewesen sind. Ninja-Sterne werfen, Golfbälle sich angucken, die man mit der Wiimote dann schlägt. Ja. Immerhin hat man da eine Wiimote in der Hand und muss dann nicht sich einen Golfschläger wie bei Kinect vorstellen. Ja, aber ich frage mich auch, wann die ersten Geräte dann irgendwie wieder in den Fernseher fliegen und sowas. Weil von Sicherheit war da nichts zu sehen. Du konntest, keine Kordel gesehen. Und so schwer wie das ist, also irgendjemand wirst du das schön mal an die Fresse hauen, der dann irgendwie dann operiert werden muss. Also da wird es was geben. Achso. Ich hatte auch noch gehört, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt stimmt, angeblich sollst du dieses Tablet pro Wii U-Gerät angeblich nur eines sinken können, pro Konsole. Also du wirst dann nicht mit 4 Tablets vor der Konsole oder sowas sitzen können. Also wie deine GameCube-Anekdote vorhin mit Game Boy Advance. Ein bisschen so. Also Nintendo scheint es dann nicht wirklich zu lernen. Du wirst auch an die Wii U dann eben deine Wiimotes und Nunchucks und Wii Fit Boards oder sowas dann gleichzeitig sinken können. Und denk mal auch den 3DS, wenn er dann mit dabei sein wird. Aber eigentlich sollst du tatsächlich von diesem Tablet-Ding nur eines dran packen können. Das wäre natürlich nicht ganz so. Ich muss mir das nochmal genau angucken, ob das jetzt stimmt oder nicht, weil das wäre auch wieder so ein Argument, wo sagen, Nintendo, was macht ihr denn da? Ja, das regt mich ja jetzt schon auf, dass ich bei der Box nur 4 Controller anschließen kann. Und wir nicht mal, wenn wir mal zu 6 sind, müssen immer 2 aufhören oder können nicht FIFA spielen. Ja, natürlich. Eigentlich müsstest du 11 Controller da dran packen, mindestens. Ja. Damit man dann ein Match zu Hause macht. Ob der Ring für die anderen grün leuchtet, ist mir ja scheißegal. das Tablet selbst an und für sich, wenn das fast eine neue portable Konsole gewesen wäre, ohne halt die Möglichkeit jetzt, als Stream-Einheit oder was weiß ich, dass du noch eine Stream-Einheit dabei hast, das ist auch geil, so, weißt? Also als Idee ist es absolut, wäre es interessant gewesen, wenn das wirklich das Zentrum deiner ganzen, des ganzen Wii U gewesen wäre, dass du auch wirklich dann wenn das Bild jetzt von der Konsole auf diesen Screen da gestreamt wird, dann bringt es ja nichts, dann ist es ja wirklich kein tragbares Ding, was man mitnehmen kann. Wenn es aber eine volle Konsole, ähnlich wie, sagen wir mal, der Mac-Anspruch, wenn du dann jetzt so in den Monitor einen kompletten Macintosh-Rechner dann integriert hast, da eine komplette Konsole aber wirklich als Handheld und dann deine HD-Grafik an einem Fernseher ausgeben kannst, wo du gerade bist, wo du, was weiß ich, irgendeinen Funkadapter einfach nur hinten an den Fernseher anstellst und schon überträgst du das Signal. Das wäre für mich ein interessanterer Ansatz gewesen, als ich lasse mich vom Fernseher vertreiben, damit ich auf einem kleinen Screen dann noch meine guten Shooter spielen kann. Ich bin ja großer Handheld-Spieler, aber dafür, ich habe auch die Handhelds alle, mit denen ich zu Hause oder unterwegs spielen könnte. Ich brauche nicht noch ein Handheld. Ja, aber vor allem, es ist halt kein wirklich mobiles Gerät. Ja, also wie weit kannst du dich entfernen? Wenn du in einem anderen Raum bist und die Türen zu hast, wie sieht es dann aus? Weil das Ding ist auch, stell dir die Situation vor, du sitzt auf deiner Couch, zockst gerade, was weiß ich, Darksiders 2. Mhm. Ja? So, und es ist halt geil, weil du es auf einem 56-Zoll-Bildschirm zockst. Und dann kommt irgendwie deine Frau rein und sagt dir, hey, ich würde gerne gute Zeiten und schlechte Zeiten gucken. Kannst du bitte woanders spielen gehen? Ja, dann hast du die Möglichkeit, du gehst in einen anderen Raum, wenn das funktioniert, ja, durch Wände und was weiß ich hindurch. Wenn dein Spielraum in der Etage über dir ist, hast du vielleicht schon wieder ein Problem. Mhm. Dann kommt dazu, willst du wirklich Darksiders oder Modern Warfare oder Battlefield auf einem 6-Zoll-Bildschirm zocken weiter? So? Aber 16:9. Aber 16:9? Und, oder immerhin. Willst du vor allem... Wenn du dann beispielsweise neben ihr zockst, ja, dann heißt es auch, wo sind meine Kopfhörer? Muss ich meine Kopfhörer noch schnell holen? Mhm. Ach, oh, ja, blöd. Ach nee, ich spiele lieber leise. Weißt du, ich bin gerade mitten im Match, dann spiele ich lieber leise. Genau, oder du spielst dann online gerade, hey, geht mal nach links. Hey, Leute. Ja. Ja, mit deinem Headset drauf oder wenn das überhaupt dann anschließbar ist. Aber das sind alles Sachen eben, wo ich gesagt habe, ich war gestern eben irritiert bei der Nintendo Pressekonferenz, weil die einfach mit dem Gezeigten so viele Fragen aufgeworfen haben, die bisher effektiv nicht beantwortet wurden, die aber eigentlich wichtig wären, damit ich für mich weiß, freue ich mich jetzt drauf oder freue ich mich nicht drauf. Ja. Na, weil momentan bin ich eher verwirrt als enttäuscht oder himmelhoch jauchzend. Deshalb hoffe ich mal, dass Nintendo in den nächsten Tagen zumindest da ein bisschen Nachpflege betreibt. Na, es kann nicht bei dieser Pressekonferenz einfach stehen bleiben, weil so wie es ist, ich möchte schon wissen, ob ich mich freue oder nicht freue über ein Gerät. So ist es auf jeden Fall noch nicht gewesen. Absolut. Ich würde sagen, wir könnten mit dem Podcast jetzt auch langsam hier in die Neige gehen. Nintendo war natürlich das große Thema dort aus. Wir haben natürlich noch eine Handvoll andere Spiele, die dann präsentiert gezeigt wurden. Über die werden wir uns morgen nochmal abschließend hinsetzen und mal in Ruhe quatschen über solche Sachen wie The Darkness 2, was nochmal speziell gezeigt wurde, oder Prey 2, Metro Last Light und so weiter. Jeder von uns hat natürlich seine Trailer gesehen und heute kommt auch noch einiges dazu. Werden wir dann morgen in der Runde nochmal bereden, bequatschen. Ich hoffe mal, ihr habt eure eigenen Gedanken zu der Wii U, zu dem Nintendo 3DS-Angebot. Schreibt es fleißig in die Comments rein. Leben wir auch zerstört haben mit unserem Fanboy-Tum. Es tut uns leid, würde ich sagen. Tut's uns? Ich sag's einfach nur. Ich weiß, wir können ja, wenn wir abgeschaltet haben, tut's uns nicht mehr leid. Gregor hat die Finger überkreuzt. Deine Finger habe ich überkreuzt. Mhm. Okay, ich war der Gregor. Ich bedanke mich bei Chris und bei Tim, dass sie sich heute mit mir hingesetzt haben. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann. Bis morgen. Ja, bis dann. Jo, ciao. Ciao, ciao.